Wandelbar und Filigran. Alles ist ganz grau, alles ist ganz bunt, so kunterbunt, so fesseltief, ein Felsengrund und ein Massiv. Mich. Es ist für alle da.